mein Titel ist jetzt eher so Kollaboration mit Mahara und als zweiter Bestandteil der Präsentation dann die Mahara-Gemeinde. Und Sigi hat mich ja schon freundlicherweise eingeführt, da muss ich jetzt gar nicht viel weiter dazu sagen. Nur ein bisschen zu meinem Hintergrund und ein bisschen traurig bin ich dann halt, dass ich nicht in München sein kann, weil ich für fast 5 Jahre an der Uni München gearbeitet habe im Projekt Sprachchancen und danach an die Uni Luxemburg gegangen bin, wo ich das erste Mal mit Mahara 2008 in Kontakt gekommen bin, weil wir diese E-Portfolio-Plattform als E-Portfolio-Plattform für einen Studiengang angefangen haben einzusetzen. Und so bin ich dann auch in die Open-Source-Gemeinde mit reingerutscht, aber primär erst nachdem ich nach Neuseeland gezogen bin im Juni 2010 und jetzt für Catalyst, die Hauptentwicklungsfirma von Mahara, arbeite, dann auch mehr aktiv in der Gemeinde geworden. Denn wir sind auch die Vertreter in der Gemeinde, die auch konstant Support geben, sowohl auf der technischen als auch der Nutzerseite. Und dadurch erfahren wir auch, wie eben Nutzer Mahara sehen, was noch verbessert werden kann. Wir sind am Puls der Zeit und versuchen dann auch so viel wie möglich umzusetzen. Aber natürlich ist nicht immer alles möglich, sodass wir auch auf die Gemeinde mit angewiesen sind, da auch Unterstützung mit zu leisten. Aber schauen wir da erstmal. Du machst kein Coding, du selbst. Das kam nämlich gestern die Frage. Nee, ich bin überhaupt keine Programmiererin. Ich schaue ab und zu mal in Code rein, wenn ich Sprachprobleme löse. Also wenn da irgendwas auf Englisch falsch geschrieben ist in Mahara, dann kann ich das verbessern. Aber ich schreibe sonst keine einzige Zeile Code. Nee, überhaupt nicht. Das war die Frage von der Mary gestern. Ah, okay. Nee, da bin ich leider nicht damit. Nicht so gut damit. Okay, gewöhnlich, wenn wir über Mahara sprechen, schauen wir eher auf die E-Portfolio-Seite, weil das ja die größte Komponente ist, indem man halt Portfolios erzeugt und sie dann auch für die unterschiedlichsten Zwecke benutzen kann. Aber wir haben auch eine Reihe von kollaborativen Funktionen in Mahara, die eigentlich einen genauso großen Stellenwert haben wie die individuellen Portfolio-Funktionen. Denn heutzutage ist es ja häufig so, dass man nicht etwas in Isolation macht, sondern eben an Projekten mit anderen Studenten oder Schülern arbeitet oder insgesamt anderen lernen und dann auch häufig eben auf das Feedback von anderen angewiesen ist. Und auf Mahara, durch die Friending-Funktion, hat man ja jetzt auch die Möglichkeit, dann so eine Art kleines soziales Netzwerk aufzubauen in rudimentären oder mit rudimentären Funktionalitäten. Jetzt nicht so mit allem, was man halt von Facebook kennt oder LinkedIn, aber immerhin kann man eben, gerade wenn man eine Schule ist, doch sehr stark sich auch noch nach außen abgrenzen und wirklich versuchen, eben eine Gemeinde in der Schule oder auch Uni aufzubauen. Und darauf möchte ich jetzt halt ein bisschen näher eingehen. Und das werde ich am Beispiel von MyPortfolio machen. MyPortfolio.school.nz, das ist die größte Mahara-Installation, die mir zumindest bekannt ist. Sie steht allen Schulen in Neuseeland zur Verfügung und wir haben knapp 1200 schon registriert. Das sind jetzt mittlerweile über 55.000 aktive Nutzer. Und das ist ungefähr fast die Hälfte der Schulen, die es überhaupt komplett in Neuseeland gibt. Also das ist schon eine ganz schöne Menge. Alle sind auf einer Installation von Mahara und können somit auch die ganzen kollaborativen Funktionen nutzen, um auch schulübergreifend zu arbeiten. Dürfen wir Zwischenfragen stellen, Christina? Ja, klar. Das ist vielleicht am besten, Sigi. Ja. An der Stelle würde ich nämlich gerne fragen, wie habt ihr das organisiert? Habt ihr ein Mahara und viele Institutionen? Ja, genau. Wir haben eine Mahara-Installation und jede Schule oder zum Teil eben auch die Unterstützungsorganisationen und auch Universitäten, die Lehrer ausbilden, bekommen alle eine Institution, sodass sie dann selbst die Nutzerverwaltung vornehmen können und da autark sind, denn so ermöglichen wir auch jeden halt Moodle mit anzubinden über Mnet oder auch Single Sign-On über SAML zum Beispiel zu machen und das wird auch recht häufig genutzt. Ja. Das ist nämlich das Problem bei uns, dass wir so viele verschiedene Moodle Mahara-Installationen haben und wenn die Leute dann von einer Institution weggehen, das haben wir vorhin auch thematisiert, können sie ihre Sachen schlecht mitnehmen. Mhm, genau. Und das ist so viel. Ja, und das war eben auch einer der Gründe, weshalb myportfolio.school.nz eingeführt wurde, weil das Problem genauso in Neuseeland vorhanden gewesen wäre. Denn jede Schule hat, oder sehr, sehr viele, die Mehrzahl der Schulen hat schon Learning Management Systeme, sei es Moodle oder hauptsächlich auch noch mit zwei anderen, die in Neuseeland häufig genutzt werden. Und das bedeutet natürlich, dass wenn jeder dann auch seine eigene E-Portfolio-Plattform hat, da keine Verbindung hergestellt werden kann und wenn Schüler oder auch Lehrer die Schulen wechseln, müssen sie dann auch immer ihr Portfolio mitnehmen, exportieren und das klappt in den zwei anderen Programmen überhaupt nicht. Und da besteht halt nicht die Möglichkeit, dann auch eben eine so Art lebenslanges Portfolio zu führen. Und deswegen hatte das Ministerium für Erziehungswissenschaften 2007, 2008 entschieden, eine Art nationale E-Portfolio-Plattform für die Schulen zur Verfügung zu stellen, die im Moment auch noch von den Schulen kostenlos genutzt werden kann, sodass eben das Ministerium für den Unterhalt der Plattform mit Finanzierung beisteuert. Davon sind wir leider noch Lichtjahre entfernt hier, glaube ich. Das ist auch schwierig zu organisieren und ich glaube, da hat auch Neuseeland, weil es halt ein kleines Land ist, doch schon ein paar Vorteile, weil es eben nicht so viele unterschiedliche Gesetze gibt. Wobei aber auch gesagt werden muss, dass jede Schule schon sehr autonom ist und auch ihr eigenes Curriculum ausarbeiten kann. Es gibt das nationale Curriculum, aber das kann halt immer individuell von jeder Schule interpretiert werden. Was aber der Fall ist, ist, dass E-Portfolios schon ein Bestandteil des Curriculums sind und daher die Schulen schon angehalten sind, auch mit E-Portfolios oder Portfolios überhaupt zu arbeiten. Danke. Mhm, ja. Okay, also da ich hier auf die Kollaborationsmöglichkeiten eingehen möchte, nur einen ganz kurzen Überblick über wie viele Gruppen es überhaupt auf MyPortfolio gibt. Wie ihr hier sehen könnt, sind das fast 9000, denn wir schreiben nicht vor, wer Gruppen einrichten darf und wer nicht, sondern wir erlauben allen auf der Plattform, die ein Login haben, Gruppen einzurichten. Und die jetzt etwas aufgeschlüsselt, da gibt es eben knapp 3300 Gruppen, die jeder Nutzer auf MyPortfolio einfach, den jeder Benutzer beitreten kann, ohne irgendwelche Einschränkungen. Dann gibt es knapp 4300 Gruppen, wo der Administrator zustimmen muss. Das können zum Beispiel auch Klassengruppen sein, die ein Lehrer einrichtet, der aber jetzt nicht so eine kontrollierte Gruppe draus machen möchte oder zum Teil eben auch Schüler, die dann einfach sagen, wen sie einladen möchten. Und dann gibt es eben auch knapp 1300 kontrollierte Gruppen, die dann häufig für Assessment-Zwecke eingesetzt werden, um eben die Portfolios von von Schülern oder auch Lehrern dann einreichen zu können, um den Feedback zu geben, währenddessen halt, dass das Portfolio nicht umgeändert wird. Die größten Gruppen, die es auf MyPortfolio gibt, hier mal die Top 5 genannt, sind MyPortfolio Discussions, Everyone at MyPortfolio, MyPortfolio Administrators, Catchly 2011 und die Hekakano E-Community. Wie ihr hier an dem Diagramm sehen könnt, sind diese Gruppen schon einfach mal von den Mitgliedern und den Forumsbeiträgen sehr, sehr unterschiedlich gestaltet. MyPortfolio, die größte Gruppe mit fast 1200 Teilnehmern, ist unsere Diskussionsgruppe, wo alles Mögliche über MyPortfolio diskutiert werden kann, sei es technische Anbelange oder auch pädagogische Fragen, die Lehrer haben, wo sie dann halt fragen, wie hat jemand jetzt seine Portfolioarbeit das erste Mal eingeführt in der 9. Klassenstufe oder wo sie auch Beiträge einstellen, um auf Vorlagen hinzuweisen, die sie selbst erstellt haben oder wo sie auch einfach nur Feedback von anderen Lehrern erhalten möchten auf Portfolios, die sie erstellt haben. Und insgesamt haben wir da jetzt 2138 Forenbeiträge und das kommt auf ungefähr 2,8 pro Tag hinaus seit Februar 2011. Das mag jetzt nicht so ganz doll nach einer großen Anzahl klingen, aber wenn man bedenkt, dass da auch immer Schulferien mit drin sind, wo sehr viele Lehrer halt überhaupt nicht online sind auf MyPortfolio, ist das doch eine, relativiert sich das schon ein bisschen. Und es ist auch so, dass manchmal halt 15 Beiträge in einem Forenstrang sind, manchmal 30. Und das hängt halt immer ganz doll vom Thema ab. Die nächste Gruppe ist eine Schülergruppe, Everyone in My Portfolio, die jetzt nicht allzu viel Inhalte hat, sondern da versucht halt jemand nur ganz, ganz viele Nutzer auf My Portfolio zu bekommen, für seine Gruppe zu interessieren. Und dann haben sie ein paar Diskussionsforen und Beiträge, die ja eher witzig sind oder auf ein paar lustige Dinge hinweisen. Die My Portfolio Administrators Group als drittgrößte Gruppe existierte länger als My Portfolio Discussions, aber wir führen da jetzt nicht mehr so viele Diskussionen, da wir finden, dass die meisten Diskussionen eigentlich mit allen Teilnehmern auf My Portfolio geführt werden können, seien sie Administratoren oder nicht, und dass jetzt eben in der Administratorengruppe jetzt wirklich nur stark administrative Fragen gestellt werden, zum Beispiel, wie kann ich jetzt einen Nutzer per CSV-Datei hinzufügen oder sowas. Aber alles andere findet auf My Portfolio Discussions statt, weil dann eben alles doch sehr offen und auch transparent ist für alle Mitglieder und auch Schüler der Gruppe mit beitreten können, denn sie ist nicht nur für Lehrer geöffnet. Catchly 2011 ist eine Gruppe, die hauptsächlich nur dafür gedacht war, um die Jahrgangsstufe einer bestimmten die Jahrgangsstufe im Jahr 2011 zusammenzubringen. Und von daher gibt es eben auch ganz wenige Forenbeiträge. Denn die Gruppe wurde jetzt weniger zur Kommunikation verwendet, als eher um Portfolios mit Leuten zu teilen. Die Hekakano E-Community nutzt die Gruppe ähnlich wie Catchly halt nur, um Mitglieder zusammenzuführen, um ihnen zu ermöglichen, Portfolios ganz einfach mit zu teilen. Und sie haben keine Foren, denn sie sind jetzt, im Prinzip wären sie eine Institution auf MyPortfolio, aber da wir versuchen, nur Schulen als Institution einzurichten, kann die E-Community da keine eigene Gemeinde bekommen. Denn alle Mitglieder in dieser E-Community sind Lehrer und Direktoren, die halt damit beitreten und somit schon in der Schulorganisation sind. Was alles auf MyPortfolio diskutiert wird, ist ganz, ganz vielgestaltig. Also man findet da Gemeinden von Professionellen, also Lehrern, die zu einem bestimmten Thema diskutieren, zum Beispiel der Einsatz von Portfolios im Fremdsprachenunterricht oder im Matheunterricht oder im Musikunterricht. Dann auch gibt es Gruppen von Gleichgesinnten, die sich zu unterschiedlichsten Themen unterhalten, so zum Beispiel auch, wie man MyPortfolio in der Primarschule oder in der Grundschule einsetzen kann, weil es da doch Unterschiede gibt zum Gymnasium oder auch zur Mittelschule, denn die Kinder sind ja doch jünger und da braucht man schon auch zum einen andere Methoden, zum anderen aber auch könnte die Navigation noch vereinfacht werden, und wir nutzen diese Gruppe zum Teil auch, um die Meinung von Grundschülern und auch Grundschullehrern zu erhalten, damit wir auch wissen, was verbessert werden kann in dieser Hinsicht. Dann, was man häufig an den Schülergruppen sieht, ist, es gibt auch eine große Anzahl von Gruppen, die einfach nur da sind, weil die Schülergruppen kreieren können und Spaß haben wollen. Es gibt eine Gruppe, I love ice cream, I love coffee oder auch, ich versuche einfach mal nur alle Nutzer von MyPortfolio in meine Gruppe einzuladen, damit ich die größte Gruppe habe. Dann wieder mehr seriöse Gruppen. Gibt es zur Lehrerinnenbeurteilung, denn in Neuseeland muss jeder Lehrer durch einen sogenannten Teacher Appraisal gehen, der für jede Schule festgesetzte Guidelines hat. Und es gibt auch die Registered Teacher Criteria, die gefolgt werden müssen, und innerhalb eines Jahres muss man halt an einer bestimmten Anzahl von Zielen arbeiten, diese dann auch dokumentieren und reflektieren, und da bietet sich natürlich Mahara ganz gut an, um diesen Prozess halt aufzulisten und auch zu dokumentieren, im Gegensatz zu dem, was vorher immer gemacht werden musste, dass alles halt in einem Textdokument festgehalten worden war. Die Schulen beginnen Das heißt, dass die Lehrer und Lehrerinnen dann selbst ein E-Portfolio führen, was dann zur Beurteilung mit rangezogen wird? Ja, genau. Mhm. Und es gibt Schulen, die das jetzt schon seit einem Jahr machen, zum Beispiel eine Schule hier in Wellington, Tara Intermediate. Und da hat die Direktorin den Einsatz von Mahara zuerst mit ihren Lehrern und Lehrerinnen angefangen, bevor es dann auch für die Schüler mit Pflicht wurde. Zuerst mussten alle Lehrer ran und die reflektieren jetzt auch regelmäßig. Die Direktorin schaut sich auch diese Beiträge an, gibt auch Feedback auf sie, kommentiert sie und so haben sie alles über das Jahr hinweg reflektiert und müssen dann am Ende des Jahres nicht alles zusammensuchen. Und da gibt und es jetzt auch. Selbst auch mit ihren Schülern Mahara machen. Weil sie genau, gemacht, ja. Ja. Das ist dann eben der nächste Punkt auch. Die Mahara wird auch zur Schülerinnenbewertung genutzt, insbesondere mit Hilfe der kontrollierten Gruppen, wo dann das Portfolio auch eingereicht werden kann. Und wir finden das für alle Unterrichtsfächer, insbesondere stark aber, würde ich sagen, für Sprachen und auch für Musik. Ein Lehrer, ja, so 2 Stunden ungefähr von Wellington weg, macht da fast alles nur über mein Portfolio und seine Schüler stellen dann Videos auf YouTube ein, die sie dann einfach in mein Portfolio verlinken können. Und er gibt dann Feedback auf die Portfolio-Seiten und auch auf die Reflexion, die die Schüler anbringen. Dann wird auch Projektarbeit darüber geleistet, sodass eben kleinere Schülergruppen zusammenarbeiten an einem Projekt und das dann auch vorstellen können. Oder zum Teil werden Gruppen auch einfach nur zur Kommunikation verwendet, um eine bestimmte Anzahl von Nutzern zusammenzubringen, um dann schnell Zugriff auf sie zu haben, um zum Beispiel schnell Portfolios freigeben zu können, einfach für diese eine Gruppe. Dann haben wir eben, wie vorher auch schon angekündigt, die My Portfolio Discussions Group und andere Gruppen, die zur Unterstützung aller Nutzer beitragen. Denn wir haben wir waren des Eindrucks, dass eben dass wir unsere Nutzer jetzt nicht alle einfach auf mahara.org schicken können und sie fragen dort alles an, sondern dass das schon im Rahmen von My Portfolio stattfinden sollte, weil dann eben die Lehrer sich zum Teil schon kennen. Sie wissen auch, dass alle, die da drauf sind, sich mit dem neuseeländischen Schulsystem auskennen und daher schon eine gute gemeinsame Grundlage haben. Und dann nicht zu verachten ist auch die Weiterbildung, für die MyPortfolio jetzt stärker eingesetzt wird. Zum Beispiel wird es in einer jährlichen Konferenz eingesetzt für werdende Direktoren, die dann während der Konferenz ganz fleißig drauf ihre Forenbeiträge schreiben und auch über das Jahr hinweg MyPortfolio nutzen, um zu reflektieren, wie sie halt ihren Weg zum Direktorat beschreiten und alles auch dokumentieren, was sie machen, sodass sie am Ende dann ein sehr gutes Portfolio zusammengestellt haben, in dem alle ihre Errungenschaften auch dargestellt sind. Hier hören alle ganz ehrfürchtig zu, was ihr in Neuseeland alles schon erreicht habt. Ich muss aber auch sagen, wir hatten die Plattform jetzt seit 2008, also Anfang 2008 und bis Mitte 2010, ja, Oktober 2010 eigentlich eher, waren wir jetzt nicht sehr stark involviert und da hat Mahara oder My Portfolios eher dahin gedümpelt und es waren nur zu ca. 250 Schulen registriert. Ein großen Schritt wurde auf My Portfolio gemacht, als das Ministerium sagte, jetzt unterstützen wir die Lehrer auch mit sogenannten Taster Sessions. Das sind 2-stündige Sessions, in denen es eine Schnelleinführung in My Portfolio gibt, wo man halt lernt, wie man Dateien hochlädt, Journal-Einträge schreibt und auch Seiten anlegt und dann alles auch mit anderen Leuten teilen kann, da seine Portfolios freigeben kann und auch einer Gruppe beitritt. Und diese Sessions haben zu dem explosiven Wachstum von My Portfolio beigetragen, von Oktober 2010 halt bis jetzt, wo wir in einem doch fast gleichen Zeitraum wie 2008 bis 2010 halt viel, viel mehr Institutionen registriert haben und auch ganz, ganz viel mehr Nutzer bekommen haben. Also das merkt man schon, dass die Unterstützung, die halt auf MyPortfolio gegeben wird, auch ganz, ganz wichtig ist. Aber Voraussetzung ist eben, eine Plattform für alle zu haben und dann auf dieser Plattform diese Unterstützung auch anbieten zu können. Also das Modell ist absolut schlüssig. Genau, denn wir haben hier in Neuseeland auch ganz, ganz kleine Schulen. Also manche, die haben da 3 Lehrer und 20 Schüler oder so. Und da ist es halt häufig, manchmal dann eben so, dass nur ein Lehrer halt das Portfolio nutzen möchte. Und da ist es auch überhaupt nicht rentabel für die Schule halt zu sagen, ja, wir installieren das auf dem Server oder wir bezahlen, dass es halt gehostet werden kann, weil die Kosten einfach zu teuer sind für die Schüler, wenn man das einfach mal pro Kopf umrechnet. Und des Weiteren, wenn halt nur ein Lehrer drauf ist, hat der oder die auch nicht die Möglichkeit, sich halt mit anderen auszutauschen. Denn Lehrer an andere Schulen können dann halt auch nicht wieder auf diese Plattform zugreifen. Und das ist halt der Vorteil bei MyPortfolio, dass eben alle Lehrer Zugriff haben und sich auch gegenseitig anschreiben können und Projekte machen können oder auch einfach Arbeitsgruppen gestalten können zu unterschiedlichsten Themen, ohne jetzt großartige technische Hürden überwinden zu müssen, um halt Single Sign-On zu bekommen oder einen LDAP-Account zu erhalten oder was auch immer. Und das trägt halt auch dazu bei, dass es weniger Passwörter gibt, die jeder benutzen muss. Und halt alle immer wissen, ja, ich gehe auf MyPortfolio und da finde ich, wen ich auch suche. Noch eine Zwischenfrage aus dem Publikum, die ist schon obligatorisch natürlich. Die Frage ist jetzt, wer finanziert das bei euch? Wie wurde das geregelt? Der die Hauptfinanzierparty ist das Ministerium für Erziehungswissenschaften. Die unterstützt die Hostingkosten, die anfallen für MyPortfolio. Und auch den Support, der in Foren gegeben wird. Und dieses Jahr werden wir auch verstärkt Webinars einrichten und auch versuchen, mehr so eine Art Online-Office-Hour noch zu offerieren, wenn das noch zeitlich reinpasst. Und das Ministerium, das unterstützt uns auch mit Entwicklungsarbeit, stellt halt Finanzen zur Verfügung, um weitere Verbesserungen an MyPortfolio durchführen zu können, die dann auch fast, also zum großen Teil, so 99%, 1:1 auch in Mahara umgesetzt werden können. Und das hat dazu geführt, dass in den letzten Jahren dann doch recht viele neue Features in Mahara eingeführt werden konnten. Einfach aus dem Grund, weil das Ministerium für Erziehungswissenschaften hier in Neuseeland doch sehr großzügig war und auch sagte, wir unterstützen die Open-Source-Gemeinde und machen das nicht nur als Customization, sondern geben das wirklich in das Originalprojekt rein. Ja, wir haben mal das Problem mit den Ländern hier, mit den vielen. Ja. Danke. Macht's nicht einfacher. Noch eine Frage von Christian Kleinhans. Ja? Hallo Christian. Hi. Herr Christian fragt, ob die Webinare, die ihr erstellt habt, für die ganze Community denn zugänglich sind. Wir haben die noch nicht angefangen. Wir warten jetzt darauf, dass das alles noch unter Dach und Fach gebracht wird. Aber die Webinars, die werden auf alle Fälle aufgezeichnet und für MyPortfolio zur Verfügung gestellt. Wir haben jetzt noch mit dem Ministerium noch nicht besprochen, ob die auch der ganz gesamten Mahara-Gemeinde zur Verfügung gestellt werden können. Wunderbar, danke. Okay. Also ihr könnt gerne Zwischenfragen stellen. Ne? Ich nehme das dann auf und gebe das weiter. Ja. Das können wir, ist auch in deinem Sinn, Christina. Ne? Ja, auf alle Fälle. Denn ich kann hier alles, was ich sage, ein bisschen straffen, dass das klappt. Okay, also ganz kurz ein Überblick, was wir auf MyPortfolio Discussions machen. Ich habe jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen. Der große Wechsel für mich war Anfang 2011, als wir uns entschieden hatten, halt nicht mehr nur Support über E-Mails und Telefon anzubieten, was von einer anderen Firma geregelt wird, weil das eben immer nur so eine 1:1-Kommunikation war. Ein Lehrer stellt eine Frage, der Support antwortet und der Lehrer hat die Antwort, aber kein anderer profitiert davon. Und da wir in Catalyst halt doch eher so oder sehr stark Open Source orientiert sind und auch sehr stark in nicht nur der Mahara-Gemeinde unterwegs sind, sondern auch in anderen, haben wir auch andere Werte und finden es doch schon ganz wichtig, dass doch so viele Leute wie möglich involviert werden können, insbesondere wenn man die Möglichkeiten dazu hat. Und deswegen hatten wir dann eben im Februar 2011 auch die My Portfolio Discussions Group eingerichtet und unterschiedlichste Foren, um auch den Lehrern die Möglichkeit zu geben und sie auch zu ermutigen, Diskussionsforum zu nutzen, damit eben eine Person die Frage stellt und mehrere Personen haben dann die Möglichkeit zu antworten und dann natürlich auch alle anderen, die in dem Diskussionsforum sind, diese Antworten mitzulesen und von ihnen zu lernen. Und das hat doch bisher ganz, ganz gut geklappt, weil die Lehrer sich geöffnet haben. Sie stellen jetzt auch eben Templates zur Verfügung. Sie unterstützen sich gegenseitig. Sie teilen auch andere Seiten, wollen manchmal nur Feedback von anderen Lehrern haben. Oder auch wenn jemand zu einer Konferenz geht und ein paar Portfolio-Beispiele braucht, dann wird da auch einfach in der Community nachgefragt. Und meist bekommt man auch ganz, ganz schnell innerhalb von einem Tag mehrere Antworten. Das ist also so ein komplettes Geben und Nehmen. Es gibt natürlich nur relativ wenige, die Fragen stellen, im Gegensatz zu wie viele halt überhaupt registriert sind. Aber das ist ja gewöhnlich so bei Gemeinschaften, dass nicht jeder immer mitredet. Aber wir haben so einen guten Stamm von Leuten, die sehr häufig Fragen stellen oder zum Teil auch selber schon Antworten mitgeben, was ganz, ganz toll ist, weil das dann eben die Antworten auch von den Lehrern oder zum Teil auch Schülern halt kommen können, wie denn die Portfolios im Unterricht genutzt werden. Das bedeutet dann halt auch, dass alle voneinander lernen und gemeinsam in der Arbeit mit den Portfolios vorankommen, Tipps und Tricks zum Umgang mit MyPortfolio lernen, aber eben auch insbesondere zu erfahren, was sie noch selbst im Unterricht der Portfolioarbeit anders machen können. Von den 1199 Leuten, die jetzt auf oder in dem Diskussionsforen eingeschrieben sind, sind wie gesagt nur die wenigsten in den Foren aktiv. Das heißt aber nicht, dass die anderen nicht davon profitieren. Lurking sehe ich nämlich meistens weniger als negatives Phänomen, sondern eher als positives. Denn Lurker können auch ganz, ganz viel halt lernen von dem, was in den Foren geschrieben wird und so auch gute Erfahrungen machen und Ideen sammeln, die sie selbst dann mit in den Unterricht nehmen. Und ich weiß, dass eben manche Lehrer einfach sich noch nicht getraut haben, da öffentlich eine Frage zu stellen, eben für über 1000 Leute sehen können. Da muss man schon eine ganz schöne Schwelle überwinden, insbesondere wenn sie halt denken, dass sie jetzt nicht so unbedingt technikversiert sind oder dass es eine einfache Frage sein könnte. Und von daher lernen sie trotzdem noch ganz, ganz viel. Christina, ja? Das Problem besteht aber schon innerhalb einer Schule, dass Forenbeiträge ganz ungern gegeben werden, weil die Leute dann sagen, ach Gott, das steht ja dann, das kann die Direktion lesen. Und das ist ja dummes oder so. Ja? Genau. Also dass die Leute eigentlich erstmal den Umgang mit solchen Sachen lernen müssen. Deswegen finde ich es auch ganz in Ordnung, wenn die erstmal nur lurken und gucken und irgendwann vielleicht doch mal dann den Mut fassen, dann auch was zu schreiben. Aber das ist wirklich eine Frage von, dass die Leute sich nicht trauen. Da kommt nur eine Frage aus dem Publikum. Ja, es geht um die Suchfunktion in den Foren. Ich glaube, da geht es jetzt mit den Tags. Vielleicht kannst du dazu was sagen. Wenn man so viele verschiedene Foren hat und sucht jetzt zu einem bestimmten Thema, also meinetwegen Ansicht kopieren oder so irgendwas. Also Volltextsuche in den Foren gibt es jetzt noch nicht, aber Finger gedrückt, hoffentlich demnächst. Mehr kann ich jetzt leider erstmal noch nicht sagen, aber wir sind wirklich dabei, dass wir das als eine der nächsten größeren Features mit in Mahara einbringen, denn das ist schon was ganz, ganz Wichtiges, insbesondere wenn man halt sehr, sehr stark mit den Foren arbeitet. Wir haben gestern ein ganz tolles Feature ausprobiert, und zwar haben wir Blog-Einträge mal verschlagwortet und haben das ausprobiert, und man kann also tatsächlich, angenommen, es hat jemand 120 Blog-Einträge in verschiedenen Blogs gemacht, dann kann man, wenn du das Stichwort Mahara eingibst und zwar verschlagwortet, wirklich die rausfiltern. Also das ist schon mal ein ganz tolles Feature gewesen. Ja, und jetzt gibt es ja seit 1.6 war es, glaube ich, auch den Tag Blogpost, sodass man halt, egal in welchem Journal man seinen vorhin seinen Journal-Eintrag gemacht hat, alle zu einem bestimmten Tag halt anzeigen lassen kann. Mhm. Okay. So viel jetzt erstmal zur MyPortfolio-Gemeinde, wo ich jetzt hoffentlich einen kleinen Eindruck geben konnte, welche Art von Kollaboration jetzt genutzt werden kann, ohne direkt auf spezifische Beispiele einzugehen und auf welche Art von Support wir auf MyPortfolio geben, um den Lehrern und auch Schülern zu helfen, mit der Software zu arbeiten, aber auch insbesondere halt mit Portfolios zu arbeiten und sie damit zu unterstützen. Jetzt gibt es aber auch insbesondere halt für diejenigen, die auf einer kleineren Mahara-Installation sind, vielleicht eben nur für eine Schule oder für eine Uni oder nur für einen Uni-Teil, habt ihr ja häufig nicht so viele Möglichkeiten, euch dann mit anderen halt auszutauschen. Und da möchte ich jetzt auf ein paar Möglichkeiten eingehen, was es da von der Mahara-Community, von der allgemeinen größeren Mahara-Gemeinde gibt. Denn vielleicht kennt ihr ein paar dieser Möglichkeiten selbst noch nicht und könnt da nochmal nachhaken und sehen, ob ihr da vielleicht mitmachen wollt. Zum größten ist natürlich sind das die Supportforen, die es in der Mahara-Community gibt, sobald man sich halt auf mahara.org einloggt. Und da können alle möglichen Fragen gestellt werden. Das seien ganz einfache Nutzerfragen, komplizierte Nutzerfragen bis hin zu Entwicklerfragen, die dann eben von unterschiedlichen Leuten beantwortet werden, je nach Expertisenlage. Des Weiteren, ja, das wunderbar, man kriegt immer geholfen, das stimmt. Genau, und das ist jetzt, also primär sind Entwicklerfragen eigentlich nur auf Englisch beantwortet, in Ausnahmefällen auf Deutsch, wenn die deutsche Gemeinde die Lösung weiß. Aber die Nutzerforen, da gibt es auch welche auf Deutsch, sodass man da auch erstmal anfragen kann. Und ich bin dann auch da drin, sodass ich dann zum Teil halt auch auf die Englischen verweisen kann oder dann auch direkt in den Deutschen mit antworte. Seit August 2011 gibt es die Mahara User Group, called MUG, was eben dann gleich eine schöne Kaffeetasse mit draus macht. Und die wurde in New York eingerichtet von Universitäten dort, hat aber schnell größere Wellen geschlagen, sodass jetzt, wann auch immer eine Online- oder wann ein Webinar stattfindet, jeder auf der gesamten Welt mitmachen kann und auch dabei sein kann, um mitzudiskutieren über Feature Proposals oder auch zu sehen, Beispiele anzuschauen, wie Portfolios an unterschiedlichsten Bildungseinrichtungen genutzt werden. Seit November 2012 gibt es auch die MUG Rhein-Neckar, zu der dann Christian oder auch Ulrike mehr berichten kann, denn sie waren ja dort selbst da. Und da soll es auch ein Nachfolgetreffen geben. Und das wäre eine gute Möglichkeit halt für jemanden in Deutschland, dann auch mal andere Mahara-Nutzer noch zu treffen. Des Weiteren, wie wir es jetzt gerade sehen, gibt es auch Konferenzen zu Mahara oder wo Mahara doch sehr stark vertreten ist. Und da ist seit eh und je das Moodle-Mood in Deutschland, insbesondere aufgrund von Sigis Initiative, mitzunennen. Dieses Jahr gibt es ganz, ganz viele andere weitere Mahara-Veranstaltungen noch. So zum Beispiel wird Mahara auch auf dem Moodle-Mood Frankreich sehr stark vertreten sein. Das ist vom 5. bis 7. Juni. Mahara UK, da habe ich jetzt noch leider keine Daten. Das ist meistens auch so ein anderthalber Tag, so im Juni, Anfang Juli herum. Dieses Jahr gibt es auch das erste Mahara.de vom 20. bis 21. September. Das ist dann definitiv vielleicht eine Veranstaltung zu merken. Und falls jemand doch den Weg auf die südliche Halbkugel schafft, sollte er oder sie unbedingt am 8. Mai in Adelaide vorbeischauen, in Australien, denn dort findet das erste Moodle Mahara Meetup statt. Oh, wir kommen gerne, ja. Ja, genau. Es wird dann auch noch schön warm sein, da kann man dann mal dem deutschen Frühling entrinnen und den australischen Spätsommer erleben, das ist auf alle Fälle nicht zu verachten. Ja. Hier, guck mal, wir haben auch was. Warte mal, ich schalte mal um. Ja, genau. Ah, ihr habt schon die Werbung bekommen. Super. Das ist für mahara.de 2013, genau, vom Heinz. Fantastisch. Ja. Prima. Dann neben diesen ganzen interaktiven Möglichkeiten gibt es aber auch noch Dinge, wo man halt nachlesen kann im stillen Kämmerlein. Und da insbesondere halt die Anleitungen oder auch da besonders das Cookbook, das Mahara Cookbook von Ellen Marie Murphy. Und letztes Jahr ist auch der neue Mahara Beginners Guide herausgekommen für Version 1.5. Und obwohl beide Bücher mittlerweile auf ältere Versionen von Mahara verweisen, sind doch die meisten Konzepte darin noch definitiv aktuell. Und es hat sich auch nicht so unheimlich viel an der Navigation geändert. Es kommt halt eher nur noch neue Funktionen hinzu. Aber diese zwei Bücher, die eben von zwei Teams geschrieben wurden, sind sehr, sehr gut, um Ideen zu bekommen, wie man mit Mahara in den unterschiedlichsten Kontexten umgehen kann, was man damit machen kann. Und der Beginner's Guide gibt dann auch Schritt für Schritt Anleitungen, wie man sein Portfolio erstellen kann und es dann auch mit anderen teilen kann. Das kannst du noch auf deine Sammlung hinweisen und auf unser Scoobit, wo wir auch ganz viel gesammelt haben. Genau, Sigita, kannst du ja dann noch den Link mitgeben. Ja, okay, mache ich. Ich wollte jetzt auch noch ganz doll, da wir jetzt Deutsch reden können, auf Klaus Himsel-Gutermanns Dissertation hinweisen, nämlich den Einsatz von E-Portfolios in der universitären Weiterbildung. Das ist eine ganz, ganz tolle Dissertation, die letztes Jahr herausgekommen ist, in der er beschreibt, wie er die Portfolioarbeit eingeführt hat und sie auch mit Moodle und MediaWiki dann insgesamt den 3M verbindet. Das ist auf alle Fälle ein sehr, sehr guter Lesetext und die Dissertation liest sich auch ganz, ganz fantastisch. Und er hat das Ganze auch dargestellt in einem Mahara-Portfolio. Ich habe es noch eingebunden im Kurs, dass wenn sich jemand dafür interessiert für diese ganzen Unterlagen, kommt nachher einfach zu mir, dann schiebe ich euch in diesen Moodle-Kurs, den ich zu Mahara gemacht habe, einfach mit rein, dann haben Sie alle Unterlagen. Mhm, genau. Und Sigi hat ja vorhin schon kurz auf das Mahara-Handbuch hingewiesen. Das liegt zurzeit auf Englisch vor und wir haben auch eine französische Übersetzung und eine niederländische Übersetzung. Die deutsche Übersetzung hat Ralf Hilgenstock schon fertig gemacht. Da geht es jetzt nur noch darum, dass die Screenshots auch auf Deutsch gemacht werden und dass wir das dann alles online stellen. Sobald wir das okay dann haben von allen, dass alles ist so wie die Autorin und auch die Screenshot-Ersteller und Sigi als als Korrekturleserin haben möchten, kann das deutsche Nutzerhandbuch auch online gehen. Und das Schöne bei unserem Nutzerhandbuch ist, dass man sich das halt online anschauen kann. Da gibt es auf der linken Seite unter Quick Search dann auch eine Volltextsuche, sodass man wirklich alles ganz einfach finden kann. Aber auch, wenn jemand doch lieber mit einem PDF-Dokument arbeiten möchte und sich das ausdrucken will, besteht auch die Möglichkeit. Oder wer ein Tablet hat, kann sich dann auch die EPUB-Version herunterladen. Das ist auch ganz toll strukturiert, also man findet sich wirklich gut zurecht. Es gibt auch einen schönen Überblick, was ist neu, zum Beispiel Mahara 1.6, sieht man auf einen Blick. Mhm. Und die Christine hat also auch in dem Handbuch dann bei den verschiedenen Features, wenn das neu war in 1.6, gibt es dann so ein kleines Icon mit 1.6. Man sieht sofort, das ist jetzt ein neues Feature. Genau, ja. Und das waren eigentlich jetzt so die größeren Möglichkeiten, wo man halt Fragen stellen kann auf Mahara oder wo man jetzt in der Mahara-Gemeinde oder wo man auch Antworten bekommen kann. Denn eben einem Manual oder einem Buch kann man jetzt selbst keine Fragen stellen, aber man kann es halt heranziehen, um dann Fragen zu beantworten. Oder wer halt doch lieber Fragen stellen möchte, kann das auf alle Fälle auch sehr, sehr gern in der Community machen. Denn wir schauen schon danach, dass alle Fragen beantwortet werden und meist auch in recht schnellen Zeitabständen. Stimmt. Wie Sigi vorhin auch schon gesagt hat, stelle ich gewöhnlicherweise meine Präsentation auch allen zur Verfügung. Das mache ich mit dieser auch.